Kapitel 13, Teil 2 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll. Nachdem unser Held beschlossen hatte, umzukehren, führte er diesen Beschluss auch aus, umso mehr, da er seiner glücklichen Idee zufolge jetzt die Rolle einer ganz unbeteiligten Person übernommen hatte. »Das ist besser. Einerseits bin ich für nichts verantwortlich, und andererseits sehe ich alles Nötige mit an. So ist das.« Also die Rechnung war durchaus richtig und die Sache damit erledigt. Beruhigt schlich er wieder in den friedlichen Schatten des ihnen schützenden Holzstoßes und begann aufmerksam nach den Fenstern hinzuschauen. Diesmal brauchte er nicht lange zu schauen und zu warten. Auf einmal machte sich an allen Fenstern gleichzeitig eine sonderbare Bewegung bemerklich. Gestalten wurden sichtbar, die Vorhänge zurückgeschlagen. Ganze Gruppen von Menschen drängten sich an Olsufi Iwanowitsches Fenstern. Alle blickten sie auf den Hof hinaus und suchten dort etwas. Durch seinen Holzstoß geschützt, begann unser Held seinerseits ebenfalls neugierig, die allgemeine Bewegung zu verfolgen und streckte, lebhaft interessiert, seinen Kopf nach rechts und links vor, wenigstens so weit es ihm der kurze Schatten des ihn verbergenden Holzstoßes erlaubte. Auf einmal bekam er einen großen Schreck, fuhr zusammen und hätte sich vor Bestürzung beinahe auf dem Fleck, wo er stand, hingesetzt. Es schien ihm, oder richtiger, er erriet auf das Bestimmteste, dass sie da nicht irgendetwas und irgendwen suchten, sondern ganz einfach ihn, Herrn Goljatkin. Alle blickten sie nach seiner Seite hin. Davonzulaufen war unmöglich, man hätte ihn gesehen. Ängstlich drückte sich Herr Goljatkin so dicht wie möglich an das Holz und bemerkte jetzt erst, dass der verräterische Schatten ihm treulos geworden war und ihn nicht mehr ganz verbarg. Mit den größten Vergnügen wäre unser Held jetzt in ein Mauseloch zwischen dem Holze gekrochen und hätte dort friedlich gesessen, wenn es nur möglich gewesen wäre. Aber es war entschieden unmöglich. In seiner Pein begann er schließlich mit Entschlossenheit geradezu nach allen Fenstern hinzusehen, weil ihm das noch als das Beste erschien. Und plötzlich wurde er glühend heiß vor Scham. Man hatte ihn deutlich bemerkt. Alle zusammen hatten ihn bemerkt. Alle winkten ihm mit den Händen. Alle nickten ihm zu. Alle riefen ihm. Da klappten ein paar Luftscheiben und wurden geöffnet. Einige Stimmen schrien ihm zugleich etwas zu. Ich wundere mich, warum man diesem dummen Mädchen nicht von klein auf die Rute gegeben hat, murmelte unser Held ganz fassungslos vor sich hin. Auf einmal kam er, man weiß schon wer, die Stufen vor der Haustür herabgelaufen, im bloßen Uniformrock, ohne Hut, atemlos, hastig, trippelnd und hüpfend, wahrscheinlich um seine gewaltige Freude darüber an den Tag zu legen, dass er Herrn Goljatkin endlich erblickt hatte. Jakow Petrowitsch, schnatterte der durch seine Niederträchtigkeit bekannte Mensch. Jakow Petrowitsch, Sie hier! Sie werden sich erkälten. Es ist hier kalt, Jakow Petrowitsch. Bitte kommen Sie doch in die Wohnung. Nein, Jakow Petrowitsch, nein, das tut mir nichts, Jakow Petrowitsch, murmelte unser Held in demütigem Tone. »Nein, das geht nicht, Jakow Petrowitsch. Alle lassen Sie bitten, lassen Sie ganz ergebens bitten. Sie erwarten uns. Machen Sie uns die Freude, haben Sie zu mir gesagt. Und bringen Sie Jakow Petrowitsch her. So ist das.« »Nein, Jakow Petrowitsch, sehen Sie, ich würde am besten tun, wenn ich würde am besten nach Hause gehen, Jakow Petrowitsch«, sagte unser Held, der ein Gefühl hatte, als ob er auf gelindem Feuer geröstet würde und ganz starr war vor Scham und Angst. »Nein, nein, nein, nein«, schnatterte der widerwärtige Mensch. »Nein, nein, nein, unter keinen Umständen. Kommen Sie«, sagte er energisch und zog Herrn Goljatkin den Älteren zur Haustür hin. Herr Goljatkin der Ältere wollte ganz und gar nicht mitgehen, aber da alle nach ihm hinsahen und es dumm herausgekommen wäre, wenn er sich widersetzt und sich gesträubt hätte, so ging unser Held doch mit. Übrigens kann man eigentlich nicht sagen, dass er ging, da er schlechterdings selbst nicht wusste, was mit ihm geschah. Aber es war ja nun doch schon alles egal. Ehe unser Held noch einigermaßen zur Besinnung kommen und sich zurechtmachen konnte, befand er sich schon im Saale. Er war blass, zersaust, sein Anzug in Unordnung, seine trüben Augen irrten über die ganze Menge hin. Oh weh, der Saal und alle Zimmer, alles, alles war dicht gedrängt voll. Es war eine Unmasse von Menschen da, ein ganzer Flor von Damen. Alle Anwesenden strebten zu Herrn Goljatkin hin, alle umdrängten ihn, alle schoben Herrn Goljatkin vorwärts, der sehr wohl merkte, dass sie ihn in einer bestimmten Richtung fortschoben. Doch nicht zur Tür ging es ihm durch den Kopf. In der Tat schoben sie ihn nicht zur Tür hin, sondern geradeswegs zu Olsufi Iwanowitsches bequemen Lehnstuhl. Neben dem Lehnstuhl stand auf der einen Seite Klara Olsufjewna, blass, matt, traurig, aber in prachtvoller Toilette. Besonders fielen Herrn Goljatkin die kleinen weißen Blümchen in ihrem schwarzen Haar in die Augen, was einen ganz außerordentlichen Effekt machte. Auf der anderen Seite des Lehnstuhles stand Wladimir Semjonowitsch im schwarzen Frack mit seinem neuen Orden im Knopfloch. Zwei von den Gästen hatten Herrn Goljatkin untergefasst und führten ihn, wie schon oben gesagt ist, geradeswegs zu Olsufi Iwanowitsch, und zwar auf der einen Seite Herr Goljatkin der Jüngere, der eine höchst wohlanständige, wohlwollende Miene angenommen hatte, worüber unser Held sich unsagbar freute, auf der anderen Seite Andrei Filipowitsch mit sehr feierlichem Gesichtsausdruck. »Was soll das?« dachte Herr Goljatkin. Als er sah, dass man ihn zu Olsufi Iwanowitsch führte, da war es ihm, als ob ihm ein Blitz plötzlich alles erleuchtete. Der Gedanke an den entwendeten Brief fuhr ihm durch den Kopf. In namensloser Angst stand unser Held vor Olsufi Iwanowitsches Lehnstuhl. »Wie wird es mir jetzt gehen?« dachte er bei sich. »Selbstverständlich werde ich alles frei heraussagen. Mit einer Aufrichtigkeit, die von vornehmer Gesinnung zeugt, so und so weiter.« Aber was unser Held anscheinend fürchtete, trat nicht ein. Olsufi Iwanowitsch empfing Herrn Goljatkin, wie es schien, sehr gut. Er streckte ihm zwar nicht die Hände entgegen, aber er wiegte, indem er ihn anblickte, sein graues, ehrfurchteinflößendes Haupt mit ernsttrauriger und zugleich wohlwollender Miene hin und her. So schien es wenigstens Herrn Goljatkin. Es schien diesem sogar, als ob in Olsufi Iwanowitsches trüben Blicken eine Träne glänzte. Er hob die Augen in die Höhe und sah, dass auch an den Wimpern der dicht daneben stehenden Klara Olsufjewna ein Tränchen glitzerte, das mit Wladimir Semjonowitsches Augen etwas Ähnliches vorging, dass sogar Andrei Filipowitsches unerschütterliche, ruhige Würde sich von der allgemeinen tränenreichen Anteilnahme nicht ausschloss und dass endlich jener Jüngling, von dem wir früher einmal gesagt haben, dass er große Ähnlichkeit mit einem würdigen Rate hatte, den gegenwärtigen Augenblick schon dazu benutzte, bitterlich zu schluchzen. Oder kam das vielleicht Herrn Goljatkin alles nur so vor, weil er selbst ausgiebig weinte und deutlich fühlte, wie ihm die heißen Tränen über die kalten Backen liefen? Schluchzend, mit den Menschen und dem Schicksal ausgesöhnt und im gegenwärtigen Augenblicke von Liebe erfüllt, nicht nur zu Olsufi Iwanowitsch und allen Gästen zusammen, sondern sogar zu seinem so unheilbringenden Zwillingsbruder, der jetzt überhaupt nicht unheilbringend und nicht einmal wie Herrn Goljatkins Zwillingsbruder aussah, sondern wie ein ganz unbeteiligter und äußerst liebenswürdiger Mensch, wollte sich unser Held zu Olsufi Iwanowitsch wenden und ihm in rührender Weise sein Herz ausschütten. Aber die Fülle der Gefühle, die sich in seinem Herzen angesammelt hatten, war zu groß. Er konnte kein Wort herausbringen, sondern zeigte nur mit einer sehr ausdrucksvollen Handbewegung schweigend auf sein Herz. Endlich führte Andrei Filipowitsch, wahrscheinlich um dem grauhaarigen alten Manne eine allzu große Aufregung zu ersparen, Herrn Goljatkin ein wenig beiseite und überließ ihn dort anscheinend völlig sich selbst. lächelnd und etwas vor sich hin murmelnd, ein wenig erstaunt, aber jedenfalls mit den Menschen und dem Schicksal fast ganz ausgesöhnt, begann unser Held in irgendwelcher Richtung sich durch die dichte Masse der Gäste fortzubewegen. Alle machten ihm Platz, alle sahen ihn mit einer sonderbaren Neugier und einer unerklärlichen, rätselhaften Teilnahme an. Unser Held ging in ein anderes Zimmer. Überall wandte sich ihm dieselbe Aufmerksamkeit zu. Er nahm undeutlich wahr, wie ein ganzer Schwarm sich hinter ihm herdrängte, wie sie jeden seiner Schritte beobachteten, wie sie alle leise untereinander über irgendwelchen sehr interessanten Gegenstand sprachen, die Köpfe schüttelten und flüsternd disputierten. Herr Goljatkin hätte gern gewusst, worüber sie da stritten und flüsterten. Sich umblickend bemerkte unser Held neben sich Herrn Goljatkin den Jüngeren. Er fühlte sich gedrungen, ihn an der Hand zu fassen und beiseite zu führen, und bat hier den anderen Jakow Petrowitsch inständig, ihm bei allen seinen künftigen Unternehmungen behilflich zu sein und ihn in kritischen Lagen nicht im Stich zu lassen. Herr Goljatkin der Jüngere nickte würdevoll mit dem Kopfe und drückte Herrn Goljatkin dem Älteren warm die Hand. Unserem Helden zitterte das Herz in der Brust von dem Überschwang seiner Gefühle. Er konnte kaum Atem holen. Er hatte die Empfindung, dass ihn etwas furchtbar beengte, dass alle diese auf ihn gerichteten Augen ihn gewissermaßen niederdrückten und erstickten. Herr Goljatkin sah im Vorbeigehen jenen Rat, der eine Perücke auf dem Kopfe trug. Der Rat schaute ihn mit einem ernsten, prüfenden Blick an, der sich durch die allgemeine Teilnahme nicht hatte milder stimmen lassen. Unser Held fasste schon den Entschluss, gerade auf ihn zuzugehen, um ihn anzulächeln und sich verzüglich mit ihm auszusprechen, aber dieser Vorsatz kam nicht zur Ausführung. Für einen Augenblick vergaß Herr Goljatkin sich selbst und alles andere fast vollständig. Er verlor sowohl das Gedächtnis als auch die Empfindung. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass er sich in einem weiten Kreise der ihn umgebenden Gäste herumdrehte. Auf einmal wurde Herr Goljatkin von dem anderen Zimmer aus gerufen. Dieser Ruf pflanzte sich schnell durch die Menge fort. Alle gerieten in Aufregung, alle begannen geräuschvoll zu reden, alle stürzten zu der Tür hin, die in den ersten Saal führte. Unseren Helden trugen sie beinahe auf den Händen neben dorthin, wobei der hartherzige Rat mit der Perücke zufällig Seite an Seite mit Herrn Goljatkin ging. Endlich ergriff er ihn bei der Hand und veranlasste ihn, sich neben ihn zu setzen, dem Sitze Olsufi Iwanowitsches gegenüber, jedoch in ziemlich beträchtlicher Entfernung von demselben. Alle, die in den Zimmern anwesend waren, setzten sich in mehreren Reihen um Herrn Goljatkin und Olsufi Iwanowitsch herum. Alles wurde still und ruhig, alle beobachteten ein feierliches Schweigen. Alle blickten Olsufi Iwanowitsch an, offenbar in Erwartung von etwas sehr Ungewöhnlichem. Herr Goljatkin bemerkte, dass neben Olsufi Iwanowitsches Lehnstuhl und ebenfalls dem Rate gegenüber der andere Herr Goljatkin und Andrei Filipowitsch Platz genommen hatten. Das Schweigen dauerte ziemlich lange. Man wartete tatsächlich auf etwas. Genauso wie in einer Familie, bevor einer eine weite Reise antritt. Man brauchte jetzt nur aufzustehen und zu beten, dachte unser Held. Auf einmal entstand eine ungewöhnliche Bewegung und unterbrach alle seine Überlegungen. Etwas längst Erwartetes war eingetreten. Er kommt, wurde in der Menge gerufen. Wer kommt denn?« fuhr es Herrn Goljatkin durch den Kopf. Und ein sonderbares Gefühl ließ ihn zusammenfahren. »Es ist Zeit«, sagte der Rat, indem er Andrei Filipowitsch bedeutsam ansah. Andrei Filipowitsch warf seinerseits dem alten Olsufi Iwanowitsch einen Blick zu. Olsufi Iwanowitsch nickte würdevoll und feierlich mit dem Kopfe. »Erheben wir uns«, sagte der Rat und veranlasste Herrn Goljatkin zum Aufstehen. Alle erhoben sich. Darauf ergriff der Rat Herrn Goljatkin den Älteren bei der Hand und Andrei Filipowitsch Herrn Goljatkin den Jüngeren und so führten sie die beiden vollkommenen Ebenbilder durch die Menge, die sie in gespannter Erwartung umgab, feierlich aufeinander zu. Unser Held blickte erstaunt um sich, aber man hielt ihn sogleich davon ab und wies ihn auf Herrn Goljatkin, den Jüngeren, hin, der ihm die Hand entgegenstreckte. »Man will uns miteinander versöhnen«, dachte unser Held und hielt gerührt seine Hand Herrn Goljatkin, dem Jüngeren, hin. Dann streckte er auch den Kopf zum Kusse vor. Dasselbe tat auch der andere Herr Goljatkin. In diesem Moment schien es Herrn Goljatkin, dem Älteren, dass sein treuloser Freund lächelte und der ganzen umstehenden Menge schnell und listig zublinkte, dass ein boshafter Zug auf dem Gesichte des unedlen Herrn Goljatkin des Jüngeren zum Ausdruck kam und dass er sogar im Augenblicke seines Judaskusses eine Grimasse schnitt. In Herrn Goljatkins Kopfe dröhnte es, vor den Augen wurde es ihm dunkel. Es kam ihm vor, als ob eine Unmenge, eine ganze Reihe ganz ähnlicher Goljatkins lärmend durch alle Türen des Saales hereindränge. Aber es war zu spät. Der Verräter hatte ihm schon einen schallenden Kuss gegeben und da begab sich etwas ganz Unerwartetes. Die Saaltür wurde geräuschvoll geöffnet und auf der Schwelle erschien ein Mensch, dessen bloßer Anblick Herrn Goljatkins Eis erstarren ließ. Seine Füße wuchsen am Boden fest. Ein Schrei erstarb in seiner beengten Brust. Übrigens hatte Herr Goljatkin alles vorher gewusst und schon längst etwas Ähnliches geahnt. Der Unbekannte näherte sich Herrn Goljatkin würdevoll und feierlich. Herr Goljatkin kannte diese Gestalt sehr gut. Er hatte sie schon gesehen, sehr oft gesehen, noch an diesem selben Tage gesehen. Der Unbekannte war ein hochgewachsener, kräftig gebauter Mann im schwarzen Frack, mit einem hohen Orden am Halse, mit dichtem, sehr schwarzem Backenbart. Es fehlte nur die Zigarre im Munde, um die Ähnlichkeit vollständig zu machen. Der Blick des Unbekannten bewirkte, dass, wie schon oben gesagt, Herr Goljatkin vor Angst zu Eis erstarrte. Mit würdevoller, feierlicher Miene trat der furchtbare Mensch auf den bedauernswerten Helden unserer Erzählung zu. Unser Held streckte ihm die Hand entgegen. Der Unbekannte ergriff sie und zog ihn hinter sich her. Verstört und niedergedrückt blickte unser Held rings um sich. »Das ist Christian Iwanowitsch Rutenspitz, Doktor der Medizin und Chirurgie, Ihr alter Bekannter Jakob Petrowitsch«, schnatterte eine widerwärtige Stimme dicht an Herrn Goljatkins Ohr. Er sah sich um. Es war der wegen seiner Nichtswürdigkeit hassenswerte Zwillingsbruder des Herrn Goljatkin. Eine unedle, boshafte Freude glänzte auf seinem Gesichte. Entzückt rieb er sich die Hände. Entzückt drehte er seinen Kopf nach allen Seiten. Entzückt trippelte er um all und jeden herum. Er schien Lust zu haben, gleich auf dem Flecke vor Entzücken loszutanzen. Zuletzt sprang er vor, nahm einem der Diener eine Kerze aus der Hand und ging voran, um Herrn Goljatkin und Christian Iwanowitsch zu leuchten. Herr Goljatkin hörte deutlich, wie alle, die im Saale waren, hinter ihm herströmten, wie alle sich stießen und drängten und ihm einhellig immer dasselbe wiederholten. »Das hat nichts zu bedeuten. Fürchten Sie sich nicht, Jakob Petrowitsch. Das ist ja Ihr alter Freund und Bekannter, Christian Iwanowitsch Rutenspitz.« Endlich traten sie auf die hell erleuchtete Treppe hinaus. Auch auf der Treppe standen eine Menge Leute. Geräuschvoll wurde die Haustür geöffnet, und nun stand Herr Goljatkin mit Christian Iwanowitsch auf den davor befindlichen Stufen. Vor der Tür stand eine Kutsche mit 4 Pferden bespannt, die vor Ungeduld schnaubten. Der schadenfrohe Herr Goljatkin der Jüngere kam in großen Sätzen die Treppe herabgesprungen und öffnete selbst die Kutsche. Christian Iwanowitsch ersuchte durch eine einladende Handbewegung Herrn Goljatkin einzusteigen. Übrigens bedurfte es einer solchen einladenden Handbewegung gar nicht. Es waren genug Leute da, um ihm hineinzuhelfen. Halbtot vor Angst blickte Herr Goljatkin zurück. Die ganze hell erleuchtete Treppe war mit Menschen besetzt. Von allen Seiten blickten neugierige Augen nach ihm hin. Selbst Osufi Iwanowitsch saß in seinem bequemen Lehnstuhl auf dem oberen Treppenflur und verfolgte aufmerksam mit lebhaftem Interesse den ganzen Vorgang. Alle warteten. Ein Gemurmel der Ungeduld lief durch die Menge, als Herr Goljatkin sich umwandte und zurückblickte. »Ich hoffe, dass darin nichts Anstößiges liegt, nichts, was der Behörde zu strengem Verfahren gegen mich Anlass geben oder die allgemeine Aufmerksamkeit mit Bezug auf meine amtliche Stellung erregen könnte?« sagte unser Held ganz fassungslos. Ringsum wurde lärmend darauf geantwortet. Alle schüttelten verneinend die Köpfe. Die Tränen stürzten Herrn Goljatkin aus den Augen. »In diesem Falle bin ich bereit. Ich vertraue mich ganz Christian Iwanowitsch an. Ich lege mein Schicksal in seine Hände.« Kaum hatte Herr Goljatkin gesagt, dass er sein Schicksal ganz in Christian Iwanowitsches Hände lege, als alle, die ihn umgaben, in ein furchtbares, betäubendes Freudengeschrei ausbrachen, das sich dann in unheilverkündendem Widerhall durch die ganze wartende Menge hinwälzte. Nun fassten Christian Iwanowitsch von der einen Seite, Andrei Filipowitsch von der anderen Seite, Herrn Goljatkin unter den Arm und machten Anstalt, ihn in den Wagen zu setzen. Der Doppelgänger half nach seiner nichtswürdigen Gewohnheit von hinten nach. Der unglückliche Herr Goljatkin der Ältere warf auf alle und alles einen letzten Blick und kroch zitternd wie ein Kätzchen, das man mit kaltem Wasser begossen hat, wenn dieser Vergleich gestattet ist, in den Wagen hinein. Nach ihm stieg sogleich auch Christian Iwanowitsch ein. Die Wagentür wurde zugeschlagen, die Peitsche fiel klatschend auf die Rücken der Pferde, die Pferde zogen an. Alle stürzten hinter Herrn Goljatkin her. Gellendes, wütendes Geschrei aller seiner Feinde schallte ihm als Abschiedsgruß nach. Eine Zeit lang huschten noch einige Gestalten um den Wagen herum, der Herrn Goljatkin entführte. Aber allmählich blieben sie zurück und verschwanden schließlich ganz. Am längsten von allen blieb Herrn Goljatkins unedler Zwillingsbruder. Die Hände in die Taschen seiner grünen Uniformhosen gesteckt, lief er mit zufriedener Miene einher, indem er bald von der einen, bald von der anderen Seite an den Wagen heransprang. Manchmal griff er auch nach dem Fensterrahmen, hängte sich daran, steckte den Kopf ins Fenster und warf Herrn Goljatkin zum Abschied Kusshändchen zu. Aber auch er begann müde zu werden, zeigte sich immer seltener und seltener und verschwand schließlich vollständig. Herr Goljatkin fühlte einen dumpfen Schmerz im Herzen. Das Blut pochte ihm wie eine heiße Quelle im Kopfe. Es war ihm drückend heiß. Er wollte sich gern die Kleider aufknöpfen, seine Brust entblößen, sie mit Schnee beschütten und mit kaltem Wasser begießen. Endlich versank er in Bewusstlosigkeit. Als er wieder zu sich kam, sah er, dass der Wagen auf einem ihm unbekannten Wege dahinfuhr. Rechts und links lag schwarzer Wald. Alles war öde und menschenleer. Auf einmal wurde er starr vor Schreck. Zwei feurige Augen blickten ihn in der Dunkelheit an und funkelten in boshafter, teuflischer Freude. »Das ist nicht Christian Iwanowitsch«, dachte Herr Goljatkin. »Wer ist das? Oder ist er es doch? Er ist es, es ist Christian Iwanowitsch. Aber nicht der frühere, sondern ein anderer Christian Iwanowitsch. Das ist ein entsetzlicher Christian Iwanowitsch. Christian Iwanowitsch, ich glaube, es fehlt mir nichts, Christian Iwanowitsch«, begann unser Held zaghaft und zitternd, in dem Wunsche, durch Unterwürfigkeit und Demut den furchtbaren Christian Iwanowitsch ein wenig milder zu stimmen. »Sie bekommen vom Staate freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bedienung. Das ist mehr, als Sie verdienen«, antwortete Christian Iwanowitsch. Die Antwort klang streng und furchtbar, wie ein Urteilsspruch. Unser Held schrie auf und griff sich nach dem Kopfe. Oh, weh, das hatte er schon längst geahnt. Ende von Kapitel 13, Teil 2. Ende von Der Doppelgänger von F. M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll.